Der Sprecher der politischen Abteilung des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, der DVJK, gewährte am 5. Mai einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und gab Antworten auf seine Fragen im Zusammenhang damit, dass das südkoreanische Regime versucht, einen sogenannten Süd-Nord-Dialog für Menschenrechte einzuleiten. Laut den südkoreanischen Massenmedien, so sagte der Sprecher, soll das Vereinigungsministerium Südkoreas begonnen haben, ein Szenarium für Verhandlungen und einen Maßnahmenplan auf dem Gebiet der nordkoreanischen Menschenrechte zu erarbeiten. Ausgerechnet die Menschenfresser, die das ganze Südkorea in die schlimmste Wüste der Menschenrechte verwandelt haben, reden ihrerseits von einem Dialog für Menschenrechte. Das ist ja eine Unerhörtheit und Unverschämtheit. Mit dem unrealisierbaren Menschenrechtsdialog zwischen Nord- und Südkoreas versucht das südkoreanische Vereinigungsministerium auch in der nächsten Regierung die intrigante Menschenrechtskampagne gegen die DVJK fortzusetzen, die Nord-Süd-Verhandlungen in einen Konfrontationsplatz zu verwandeln und so die Nord-Süd-Beziehungen zur Nichtverbesserung zu führen. Es ist lächerlich, dass die Marionetten der USA, die ohne eigene Souveränität nur den amerikanischen Herren Gefallen tun müssen, sich zu den Menschenrechten anderer zu äußern. Die Dummköpfe des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sollten sich lieber darauf vorbereiten, zusammen mit der des Präsidentenamtes enthobenen Landesverräterin Park Geun-hye in die Höhle zu gehen, anstatt dass sie sich befangen vom unerreichbaren Traum leichtsinnig benehmen.